Impuls. Vereinheitlichung. Wir Menschen erfahren Impulse. Sie ergeben in der Summe etwas, was wir beachten müssen, um unseren Weg in diesem Leben zu finden und zu bestehen. Da machen wir uns Gedanken zu dieser Vorstellung unseres Daseins, wie wir sie erkannt haben. Die Bedenken, die uns kommen, nehmen wir wahr. Wir brauchen sie nicht zu verstärken. Sie sind von sich aus wirksam. Da sagen wir, dass uns etwas in den Sinn gekommen ist, über das wir nachgedacht haben. Wir beziehen uns mit unserer Person auf diese Gedanken und Impulse. Das verleiht uns das Glück einer eigentlichen Identität. Uns gibt es. Wir kommen vor. Sprechen oder schreiben wir davon, was unsere Person bestimmt, dann sagen wir, dass wir dokumentieren, was uns bekannt ist. Manchmal entdecken wir dabei auch Neues. So kommen wir dazu, festzustellen, dass aus etwas Gutem weiteres wird, was ebenfalls gut sein kann. Da sprechen wir die eigenen Gedanken und Ideenwelt an. Unsere Intuition wird sichtbar. Was wir davon greifbar machen können, wer wir sind, zeigen wir auch auf. Da werden die Werke wahr. Das eigene Gute erscheint und kann von jemandem anderen, aber auch von uns selbst vernommen werden. Primär sind wir selbst die Verwerter der eigenen Erzeugnisse. Dazu haben wir dem Fundus etwas entnommen. Unser Gewinn ergibt sich durch die Bearbeitung des Bekannten. Was wir zu eigen haben, das stellen wir uns auch vor. Etwas davon wird uns ausmachen. Damit ist alles genug. Was wir für uns haben, ist möglich geworden, weil wir uns bereitwillig damit befasst haben.